Da ist Nastassja mit dem Tee. Wie flink du bist, Nastassja. Willst du Bier? Nee, du Spaßvogel. Und wie steht es mit Tee? Tee möchte ich schon. Gieß ein. Warte, ich will selbst eingießen. Setz dich an den Tisch. Er machte sich sofort daran, goss eine Tasse Tee ein, dann eine zweite, ließ sein Essen stehen und setzte sich wieder auf den Divan. Wie vorher umfasste er mit der linken Hand den Kopf des Kranken, richtete ihn auf und begann ihm den Tee löffelweise einzuflößen, wobei er wieder ununterbrochen und sehr eifrig auf den Löffel blies, als bestände in diesen Blasen das wesentlichste und heilsamste Moment für die Genesung. Raskolnikow schwieg und sträubte sich nicht, obschon er sich kräftig genug fühlte, sich zu erheben und ohne fremde Hilfe nicht bloß zu sitzen und den Löffel oder die Tasse zu halten, sondern vielleicht auch herumzugehen. Aber aus einer eigentümlichen, fast tierischen Schlauheit kam es ihm plötzlich in den Sinn, vorläufig seine Kräfte zu verheimlichen, sich zu verstellen und sich auch nötigenfalls den Anschein zu geben, als verstünde er noch nicht alles, indessen aber zuzuhören und zu erfahren, was hier vorging. Übrigens konnte er seinen Widerwillen doch nicht überwinden. Nachdem er etwa 10 Löffel Tee geschlürft hatte, befreite er plötzlich seinen Kopf von der Umarmung, stieß den Löffel von sich und sank wieder auf die Kissen zurück. Unter seinem Kopf lagen jetzt wirklich richtige Kissen, gefüllt mit weichem Flaum und mit sauberen Überzügen bezogen. Das hatte er auch schon bemerkt und darüber nachgedacht. »Die liebe Praskowja muss uns heute noch Himbeersaft schicken, damit wir für ihn ein Getränk brauen können«, sagte Rasumichin, indem er seinen Platz wieder einnahm und sich wieder an die Suppe und das Bier machte. »Wo soll sie den Himbeersaft für dich hernehmen?«, fragte Nastassja, die die Untertasse auf ihren ausgespreizten 5 Fingern hielt und den Tee durch ein Stück Zucker sog. »Den Himbeersaft wird sie im Laden erhalten, meine Teure.« »Siehst du, Rodja, während du krank warst, ist hier eine ganze Geschichte passiert. Als du in solch unverschämter Weise davonliefst und mir deine Adresse nicht sagtest, packte mich plötzlich eine Wut, dass ich beschloss, dich aufzusuchen und zu strafen. Noch am selben Tag begann ich damit. Ich wanderte und wanderte umher, fragte hier und fragte dort. Deine jetzige Adresse hatte ich vergessen, erinnerte mich ihrer auch nicht, weil ich sie ja gar nicht kannte. Nun, und von der früheren Wohnung wusste ich bloß, dass sie an den 5 Ecken lag, im Hause Chalamow. Und später stellte sich heraus, dass dieses Haus gar nicht Chalamow, sondern Buch gehört. Wie man sich zuweilen im Klange irren kann. Na, ich ärgerte mich und begab mich auf gut Glück am anderen Tag zum Meldeamt. Und stell dir vor, in 2 Minuten hatte man dich dort herausgefunden. Du bist dort eingetragen. Ich bin dort eingetragen? Jawohl. Aber den General Kobelev, siehst du, konnte man dort nicht finden. Na, darüber ließe sich vieles sagen.